hier die tatsächlichen Opfer wieder ihrer Aufmerksamkeit, die sie tatsächlich verdienen würden, wieder beraubt werden. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist Hashtag MeToo. Unter diesem Hashtag läuft gerade die Kampagne weltweit, vor allem auf den sozialen Medien. In dieser Kampagne geht es um den Protest gegen die Belästigung von Frauen. Ganz recht. Das heißt, dass eine Kampagne in den USA begann gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und genereller Missbrauch von Macht durch Männer, die sich Gefälligkeiten aneignen wollen, beziehungsweise respektlos mit Frauen auf einer sexuellen Art und Weise umgehen. Es begann mit dem Skandal in Hollywood um den Produzenten Harvey Weinstein oder Weinstein. Es ist ein sehr bekannter und mächtiger Produzent, der sehr viele super Hits produziert hat, unter anderem Filme von Tarantino, den Film Shakespeare in Love und so weiter und so fort. Hatte zwei Firmen gegründet, Miramax und The Weinsteins Company. Nach diesem Skandal kamen ganz viele Entlarvungen und ganz viele Anschuldigungen von vielen Schauspielerinnen, die direkt von ihm belästigt wurden oder von anderen Produzenten. Unter anderem wurde zum Beispiel dem Regisseur James Toback auch 30 Missbrauchfälle vorgeworfen. Aber wir wollen jetzt nicht über Hollywood reden, sondern generell um diese Kampagne, die jetzt international weit geht, von allen besprochen wird. Und zum Beispiel in meinem Freundeskreis oder Facebook-Kreis gab es auch einige Posts, wo Leute über solche Fälle berichtet haben. Einerseits ist das natürlich ein sehr ernsthaftes Thema und sehr wichtiges Thema. Aber die Frage, die ich jetzt besprechen möchte oder die wir besprechen möchten, ist, kann man das sozusagen alles eins zu eins mit dem Fall von Harvey Weinstein vergleichen? Gibt es hier so eine gewisse Heuchelei oder vielleicht Übertreibung? Und kann man jeden Fall wirklich so eindeutig und pauschal als Belästigung bezeichnen oder gibt es schon gewisse Differenzierung in diesem Thema? Wie wirkt sich das dann jetzt bei uns aus, in Europa und speziell hier im deutschsprachigen Raum? Also in Deutschland ist es so, dass sich die österreichische Schauspielerin Nina Proll geäußert hat zum Hashtag und tatsächlich dann auch sagte, es sei so, dass sie selbst im Rahmen ihrer Schauspielkarriere niemals belästigt worden ist und es auch nicht zugelassen hätte und dennoch Karriere hat machen können. Das heißt, ihre Kritik ist so aufgefasst worden, dass sie tatsächlich eigentlich meinte, diejenigen, die im Showbiz belästigt worden sind, also die Schauspielerin, die sich jetzt zu Wort melden, hätten eine Wahl gehabt. Sie wollten aber schneller Karriere machen und haben sich diesen Situationen ausgesetzt. Sie selbst jedoch nicht und hat dennoch Karriere machen können. Das heißt also, es ist ihr unterstellt worden, und zwar auch mit einem Shitstorm, dass sie die Problematik zu relativieren versuche. Sie hat aber jedoch ganz klar gesagt, nein, mir geht es tatsächlich darum, um die tatsächlichen Opfer zu schützen, das Thema wirklich ernsthafter unter der Lupe zu nehmen und zu sehen, wer tatsächlich ein Opfer ist und wer sich hier als Opfer aufspielt. Ich finde auch die Position von einem Männerrechtler erwähnen und seine Meinung zum Thema fand ich auch super interessant, vor allem im Interview für Deutschlandradio. Es handelt sich hier um Matthias Enderle von der Männerrechtsorganisation Mandat, der sich dazu äußerte im Interview mit dem Deutschlandradio. Auch hier ist sein Hauptanliegen Sachlichkeit. Also das, was er bemängelt, ist, es ist diese ganze Debatte mit dem Hashtag, mit dieser Kampagne über die Social Media, lässt irgendwie Sachlichkeit außer Acht und auch hier zu Lasten potenzieller neuer tatsächlicher Opfer oder bereits schon tatsächlicher Opfer, die sexuelle Belästigung oder gar Missbrauch erfahren haben. Das, was er ferner auch sagt, ist, dass eher eine Tendenz wahrnimmt, dass in den Medien die Problematik zu einseitig zu Lasten der Männer dargestellt wird. Das heißt also, das, worauf wir auch in starken den Blick etwas wenden will, ist auf den Umstand, dass es auch sehr viele Männer gibt, die Opfer sind von häuslicher Gewalt, von Missbrauch, von Annäherungen, unerwünschten Annäherungen sexueller Art. Und das alles bringt er dann mit ein in das Gespräch. Das heißt, auch hier ein kritischer Blick auf, aus der Sicht des Männerrechtlers, eine zu tendenziösen Darstellung der Strukturen, dieser vermeintlich patriarchalischen Strukturen, die sich dahingehend auswirken, dass nur Frauen tatsächliche Opfer seien. Ich fand den Artikel in der Zeitung Taz auch ganz interessant. Da wird diese Kampagne auch vom Autor kritisiert, im Sinne, dass das Thema nur einseitig betrachtet wird. Und zwar, es geht nur um die Belästigung von der Seite der sozusagen sogenannten älteren weißen Männer wie Harvey Weinstein. Aber man sollte eigentlich das Thema im Großen und Ganzen betrachten und vor allem das Thema Islam. Zum Beispiel in Deutschland sind 48.000 Frauen von Genitalverstümmelung betroffen, was eigentlich sehr krass ist. In diesem Meinungsbeitrag geht es ja auch noch darum, dass auch Frauen in der Zukunft offensichtlich gefährdet sind, eine solche Genitalverstümmelung in Deutschland zu erleben. Im Beitrag steht eine Zahl von geschätzten 13.000. Das bedeutet, dass der Ansatz einer universellen Debatte hier angestoßen wird. Wir dürfen uns nicht reduzieren auf eine Ethnie, wenn es darum geht, das Thema Belästigung und Missbrauch anzusprechen. Während auch im Rahmen auch der nicht existierenden Debatte zum Thema Islam, Geschlechtertrennung, Benachteiligung und Missbrauch auch die Rolle der entsprechenden Frauenrechtsorganisationen in Deutschland. Und es wird dann beklagt in diesem Meinungsbeitrag, dass absolute Stille herrsche, dass die Frauenorganisationen in Deutschland das Thema nicht ansprechen wollen oder können. Das bedeutet, dass ausgehend von der Situation, dass zu stark auf nur eine Facette reduziert wird und wir als Gesellschaft dem Problem nicht Herr werden können, wenn wir das Problem, das Phänomen gesamtgesellschaftlich in allen seinen Facetten, in allen Bevölkerungsgruppen tatsächlich dann auch besprechen und lösen. Auch das Thema der Verhüllung wird hier angesprochen als Geschlechterapartheid und Benachteiligung, genauso wie auch die sexuelle Konnotation natürlich der Gesamtverhüllung der Frau bei vielen Musliminnen und auch das Thema natürlich Ehrenmord und ähnliche Tatsachen, die tatsächlich dann auch aus dieser Problematik heraus erwachsen und kaum besprochen werden. Ich habe einige Berichte auf meinem Facebook-Feed gelesen und gemerkt, dass ich einige Geschichten nicht so als Missbrauch sehen kann. Und dadurch kriege ich das Gefühl, dass es heutzutage schon zur Mode geworden ist, ein bisschen auch Opfer zu machen. Und dadurch kriegt man Aufmerksamkeit, vor allem auf sozialen Medien. Und diese Aufmerksamkeit in Form von Likes, Tweets, Kommentare ist heutzutage quasi eine Währung oder irgendwie so eine Prestigesache. Und deswegen ist es sozusagen jetzt eine Prestigesache, Opfer zu sein. Ja, findest du nicht? Absolut. Ich finde, dass dadurch Sachlichkeit abhanden kommt und dass man zeitgleich auch den tatsächlichen Opfern damit keinen Gefallen tut. Denn man beraubt dem Thema der Seriosität, wenn einfach jeder, der auch nur am Ellbogen angefasst worden ist, das Ganze thematisiert in den Social Media und das gleichsetzt mit einem Gangrape. Das ist nicht zweckdienlich, das schadet nur den tatsächlichen Opfern, so wie die meisten Kritiker das auch betiteln oder beziehungsweise auch sehen im Rahmen dieser Hashtag-Kampagne. Und ich denke, dass ferner auch die Gefahr besteht, ähnlich über diesen anderen Hashtag-Kampagnen, die ähnlich gelaufen sind, dass nach einigen Wochen das Thema dann wieder abebbt, das allgemeine Interesse und auch die Resonanz in den Medien und hier die tatsächlichen Opfer wieder ihre Aufmerksamkeit, die sie tatsächlich verdienen würden, wieder beraubt werden und das Thema wieder ad acta gelegt werden wird. Ja, das ist das Problem der heutigen Welt der Social Media. wo Probleme super schnell auftauchen oder wo die Kampagnen sehr schnell auftauchen und genauso schnell verschwinden. Aber was glaubt ihr? Findet ihr die Aktion MeToo produktiv und sachlich? Oder denkt ihr, dass es wieder leider so sein wird, dass nach einigen Wochen das Thema verpufft und die tatsächlichen Opfer wieder, ja, sozusagen komplett in den Schatten gelegt werden? Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like, abonniert unseren Kanal, drückt aufs Glöckchen, um kein neues Video zu verpassen. Bis dem nächsten Video. Ciao. Danke und ciao.